1. When ein Mann ein Frau heiratet, sie jedoch später ablent, weil etwas anstossiges an findet, muss ein Scheidungsurkund ausstellen, sie aushandigen und sie aus seinem Haus entlassen. 2. Falls dies Frau nach ihrem Aussage aus seinem Haus die Ehefrau eins anderen Mannes wird, gelten für ein möglich Rückkehr Bedingungen. 3. Wenn auch der zweite Ehemann ein Abneigung gegen sie entwickelt, ein Scheidungsurkund übergibt und sie wegschickt, oder falls dieser zweite Ehemann verstirbt, bleibt die Situation unverändert. 4. In diesem Fall darf erster Ehemann sie nicht erneut heiraten, da sie nach der Trennung als rituell unrein gilt, ein solches Handeln wovor dem Herrn abschulig und wird das Land im IT Sunday belassen. 5. Ein frisch verheirateter Mann ist für ein Jahr vom Militärdienst und anderen öffentlichen Verpflichtungen befreit, damit sich sein Heim kommen und seine Ehefrau Freude bereiten kann. 6. Das ist untersagt, ein Handmühl oder Orchner den oberen Mühlstein als Pfand zu nehmen, da man damit die lebensnotwendige Existenzgrundlage eins Menschen gefahren wird. 7. Wenn jemand dabei ertappt wird, einen Mitbürger aus Israel zu entführen, in gewaltsam festzuhalten oder zu verkaufen, muss dieser Entführer sterben, das Bos aus der Gemeinschaft zu entfernen. 8. Bei einer Infektion mit Aussatz sollte äußerst vorsichtig sein und genau die Anweisungen befolgen, welche die levitischen Priester Juk Jemus meinen geboten erteilen. 9. Erinnert Juk stets daran, welche Konsequenzen der Herr, Gott, für mir Jam Zog, als Juk nach dem Aussage aus Ägypten auf dem Weg befandet. 10. Wenn du deinem nächsten einen Kredit gewährst, darfst du sein Haus nicht betreten, eigenmächtig einen Gegenstand als Pfand auszuwahlen. 11. Du musst stattdessen draußen warten, bis der Schuldner dir den Gegenstand, den als Sicherheit geben möchte, nach draußen bringt. 12. Falls es sich einen armen Mann handelt, darfst du sein Pfand nicht über Nacht behalten, während du schlafst. 13. Du musst ihm das Pfand bei Sonnenuntergang zurückgeben, damit seinen Mantel zum Schlafen nutzen kann, wird dir dankbar sein, und du wirst vor dem Herrn als Rechtschaffen gelten. 14. Du darfst einen armen und bedürftigen Tagelohner nicht unterdrücken, unabhängig davon, ob ein israelitischer Mitbürger oder ein Fremder ist, der in deinen Städten lebt. 15. Zahl im seinen Lohn noch im selben Tag vor Sonnenuntergang aus, da arm ist und dringend darauf wartet. Anden Falls konnte den Herrn gegen dich anrufen, was dir als Verfällung angerechnet wird. 16. Watte sollen nicht für die Verbrechen ihrer Kinde hingerichtet werden, und Kinder nicht für die Taten ihrer Watte, jeder Mensch ist ausschließlich für sein eigenes Verhalten verantwortlich. 17. Du darfst das Recht von Fremden oder Weisen nicht bügen und darfst niemals das Gewand einer Witwe als Pfand für ein Schuld fordern. 18. Gedenk stets daran, dass du selbst ein Sklave in Ägypten warst und der Herr dich von dort befreit hat, aus diesem Grundbefehl ICHDIR, dies Gesetz einzuhalten. 19. Wenn du bei der Ernte auf deinem Feld ein Garbi wirgest, sollst du nicht zurückkehren, sie zu holen, überlass sie den Fremden, Weisen und Witwen, damit der Herr dein Handeln segnet. 20. Wenn du die Oliven von deinen Bäumen schüttelst, sollst du die Zweige nicht ein zweites Mal absuchen, der Rest gehort den Bedürftigen wie Fremden, Weisen und Witwen. 21. Auch bei der Weinlese sollst du kein Nackles halten, was in den Reben verbleibt, soll den Fremden, Weisen und Witwen zu gut kommen. 22. Erinnere dich daran, dass du in Ägypten in Knechtschaft gelebtest, deshalb ist es mein ausdrücklich Anweisungen dich, die sozialen Verpflichtungen zu erfüllen.